Good morning, good morning, good morning, our friends all over the world. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, unsere Freunde auf der ganzen Welt. Okay, let's continue with verse 3. Machen wir weiter mit Vers 3. Yesterday I said that the reason why many people cannot appropriate this. Gestern habe ich gesagt, dass der Grund, warum sich viele Menschen das nicht aneignen können, darin liegt. It's because they do not really understand how deeply they are loved. Weil sie nicht wirklich verstehen, wie tief sie geliebt sind. I'm going to tell you something that is quite interesting. Ich erzähle dir eine ziemlich interessante Geschichte. Several times in my life I had the impression, mehrere Male in meinem Leben hatte ich den Eindruck, that I should give a love gift to somebody that I did not really know. Dass ich jemandem, den ich nicht wirklich kannte, ein Liebesgeschenk machen sollte. One time I was in Austria. Einmal war ich in Österreich. And I was just driving back to the house of my best friend to give the car back that I always use. Und wollte gerade zum Haus meines besten Freundes zurückfahren, um das Auto zurückzugeben, das ich immer benutze. And usually just before I get there, I stop at a certain gas station to have the car washed. Normalerweise halte ich kurz bevor ich dort ankomme an einer bestimmten Tankstelle an, um das Auto waschen zu lassen. And then I do something else. Dann mache ich noch etwas anderes. There is a very specific Austrian sandwich, which I think is one of the best things in the world. Es gibt ein ganz bestimmtes österreichisches Sandwich, das meiner Meinung nach zu den besten Dingen der Welt gehört. So I usually buy myself one of the sandwiches too, because I can only get them in Austria. Also kaufe ich mir normalerweise so ein Sandwich, weil ich das nur in Österreich bekomme. The sandwich costs about 3 euros. Das Sandwich kostet etwa 3 Euro. So I bought my sandwich and I left the gas station. Ich kaufte also mein Sandwich, verließ die Tankstelle. And then I went through the car wash. Dann fuhr ich durch die Waschanlage. And I had this feeling from God that I should go back. Dann hatte ich dieses Gefühl von Gott, dass ich zurückgehen soll. And I should give that lady who has made that sandwich for me. Und der Dame, die das Sandwich für mich gemacht hat. 100 euros. 100 Euro geben soll. Now imagine that. The sandwich is 3 euros and I'm giving her 100 euro as a tip. Nun stell dir mal vor, das Sandwich kostet 3 Euro und ich gebe ihr 100 Euro als Trinkgeld. But that's more than 33 times as much. Das ist mehr als das 30 oder 33-fache. So I drove around again. Ich wendete also. And I went to the gas station and I said to the lady. Ging zur Tankstelle und fragte die Dame. Are you employees allowed to receive tips? Dürfen Sie als Angestellte Trinkgeld annehmen? She said, yes, we are. Sie sagte, ja, das dürfen wir. I said, thank you for making me such a wonderful sandwich. Here is the tip. Ich sagte, danke, dass Sie mir so ein tolles Sandwich gemacht haben. Hier ist das Trinkgeld. And she looked at it and she didn't take it. Sie schaute es sich an und nahm es nicht. I said, ma'am, you said you're allowed to take tip. Ich sagte, Sie sagten, Sie dürfen Trinkgeld annehmen. She said, but I cannot accept so much. Sie sagte, aber so viel kann ich nicht annehmen. I said, are you not allowed? Ich fragte, dürfen Sie das nicht? She said, I am allowed. Sie sagte, doch, ich darf das. But she said, but I can't take this much. Sie sagte, aber ich kann nicht so viel annehmen. I said, but you've made such a nice sandwich. I want to give it to you from all the heart. Ich sagte, aber Sie haben so ein leckeres Sandwich gemacht. Ich möchte es Ihnen von ganzem Herzen geben. And you know what she said? Weißt du, was sie dann sagte? She said, I don't deserve so much. Sie sagte, ich verdiene nicht so viel. So, she would not accept it under any circumstances. Sie wollte es also unter keinen Umständen annehmen. I got back in the car and drove off and I kind of felt sad. Ich stieg wieder ins Auto, fuhr los und fühlte mich irgendwie traurig. And I said, Lord, I know you were the one who told me to go back and give her the tip. Why did you tell me knowing she wouldn't accept it? Ich sagte, Herr, ich weiß, dass du mir gesagt hast, ich solle zurückfahren und ihr das Trinkgeld geben. Warum hast du mir das gesagt, obwohl du wusstest, dass sie es nicht annehmen würde? Do you know what the Lord said? Weißt du, was der Herr antwortete? He said, yes, I didn't know that you would not accept it. Er sagte, ja, ich wusste, dass sie es nicht annehmen würde. But I wanted to show you how most of my children live. Aber ich wollte dir zeigen, wie die meisten meiner Kinder leben. They do not think that they are worthy of my blessings. This is why they don't take them. Sie denken nicht, dass sie meine Segnungen würdig sind. Deshalb nehmen sie diese nicht an. This was something that cut me deep into my heart. Das traf mich tief ins Herz. Because for many years of my life, I did not live in what Jesus had for me because I didn't think I also deserved it. Denn viele Jahre meines Lebens habe ich nicht in dem gelebt, was Jesus für mich hatte, weil ich nicht dachte, dass ich es auch verdient hätte. And the reason why I didn't think I deserved it, because I didn't think I was lovable and I was loved. Der Grund, warum ich dachte, ich hätte es nicht verdient, war, dass ich nicht dachte, ich sei liebenswert und geliebt. Isn't it so deep in our human nature? Es liegt so tief in unserer menschlichen Natur. That we always think we have to earn something, work for something, deserve something. Dass wir immer denken, dass wir uns etwas erarbeiten müssen, für etwas arbeiten müssen, etwas verdienen müssen. So then we don't experience everything that God has already given us in Jesus Christ. So erleben wir nicht alles, was Gott uns in Jesus Christus bereits gegeben hat. And then we somehow think that the Bible is not truth. Irgendwie denken wir dann, dass die Bibel nicht wahr ist. When in reality it has only to do with our wrong heart beliefs. Obwohl es in Wirklichkeit nur mit unseren falschen Herzensüberzeugungen zu tun hat. So my friend, please get this truth into your heart. Mein Freund, schreibe dir bitte diese Wahrheit ins Herz. That every spiritual blessing in the heavenly place has not been given to you because it has anything to do with you. Dass jeder geistliche Segen am himmlischen Ort dir nicht gegeben wurde, weil es etwas mit dir zu tun hat. But it has to do with His love for you. Es hat mit seiner Liebe zu dir zu tun. It's a love gift, not an earned gift. Es ist ein Liebesgeschenk, kein verdientes Geschenk. If you're not totally sure how deeply loved you are by God, how are you going to believe that you will already have every spiritual blessing? Wenn du dir nicht völlig sicher bist, wie sehr du von Gott geliebt bist, wie kannst du dann glauben, dass du bereits alle geistlichen Segnungen hast? This is why I hate religion so much. Deshalb hasse ich Religion so sehr. Because in religion you are never good enough to get from God what already is yours. Denn in der Religion bist du nie gut genug, um von Gott zu bekommen, was dir bereits gehört. But you can't work for a love gift. Aber du kannst nicht für ein Liebesgeschenk arbeiten. A love gift means somebody loves you enough that they simply gave you a nice gift. Ein Liebesgeschenk bedeutet, dass dich jemand genug liebt, dass er dir einfach ein schönes Geschenk macht. Recently I felt from the Lord, kürzlich fühlte ich vom Herrn, that I should give a largish gift to somebody that I don't really know very well. Dass ich jemandem, den ich nicht wirklich gut kenne, ein größeres Geschenk machen sollte. A mother, a father and a child. Eine Mutter, einem Vater und einem Kind. Actually a dream that family has been dreaming for about 15 years or more. Eigentlich für einen Traum, den diese Familie schon seit 15 Jahren oder mehr träumt. So I offered to pay for that. Also habe ich angeboten, das zu bezahlen. 2 months later or a month later, they still have not accepted it. 2 Monate später oder einen Monat später haben sie es immer noch nicht angenommen. So today I looked her in the eyes and I said, why? What's going on? Heute habe ich ihr in die Augen geschaut und gefragt, warum? Was ist los? Do you know what they said? Weißt du, was sie gesagt hat? Because I'm embarrassed to take it. Weil es mir peinlich ist, es anzunehmen. I said, how can you be embarrassed to take it? You didn't ask for anything. I chose to give it to you. Ich fragte, wie kann es dir peinlich sein, es anzunehmen? Du hast nicht um etwas gebeten. Ich habe mich entschieden, es dir zu geben. And then she said this. Dann sagte sie, I have never experienced such love from anybody in my whole life. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Liebe von jemandem erfahren. I said, well, then it's about time to accept it. Ich sagte, dann wird es Zeit, dass du sie annimmst. It's a love gift, all those blessings from heaven that belong to us. Alle Segnungen des Himmels, die uns gehören, sind ein Liebesgeschenk. If you don't accept the love, neither will you accept the gifts. Wenn du die Liebe nicht annimmst, wirst du auch die Geschenke nicht annehmen. Think about that. Denk darüber nach. See you tomorrow. Bis morgen.